mein Freund, komm, mein Freund, komm, wir suchen uns das Glück. Komm, mein Freund, und dann greifen wir's uns im Stück. Komm, mein Freund, komm, mein Freund, die Zeit wird uns langsam knapp. Komm, mein Freund, komm, mein Freund, unser Lack ist noch lange nicht ab. Schlag ein, komm, schlag ein, wir sind keine Geißeln der Zeit. Komm, schlag ein, unsere